Das kann ich euch sagen, wenn ich wegen eurer Schlampigkeit die Sportschau nicht sehen kann. Dann ist aber was los hier. Dann werdet ihr mich aber mal von einem...